Nur mit Jesus will ich Pilger wandern, nur mit ihm geh froh ich ein und aus. Weg und Ziel find ich bei keinem anderen, er allein bringt Heil in Herz und Haus. Er allein bringt Heil in Herz und Haus. Berg und Tal und Feld und Wald und Meere, froh durchwahl ich sie an seiner Hand. Wenn der Herr nicht mein Begleiter wäre, fänd ich nie das wahre Vaterland, fänd ich nie das wahre Vaterland. Er ist Schutz, wenn ich mich niederlege, er mein Hort, wenn früh ich stehe auf. Er mein Rat, er an dem Scheidenwege und mein Trost bei rauem Pilgerlauf. Und mein Trost bei rauem Pilgerlauf. Bei dem Herrn will ich stets Einkehr halten, er sei Speis und Trank und Freude mir. Seine Gnade will ich lassen walten, ihm befehl ich Leib und Seele hier. Ihm befehl ich Leib und Seele hier. Wenn es Abend wird für mich hienieden und er ruft zur ewigen Heimat hin, dann mit ihm ich gehe ein zum Frieden, wo sein sel'ger Himmelserb ich bin, wo sein sel'ger Himmelserb ich bin.